Der Fürst des Frühstücks. Bereits kurz nach ihrer Ankunft in der neuen Welt klagen viele Einwanderer über Magenkrämpfe und Verstopfung. Die amerikanische Küche des 19. Jahrhunderts bietet ihnen eine neue, vor allem ungewohnt üppige Kost. Gebratene Blutwurst, Austern, gebackene Tauben und gesottene, gefüllte Schweinsfüße zum Frühstück sind durchaus normal. Für die meisten ist das nach der kargen Küche Europas ein Schlaraffenland und sie langen kräftig zu. Die Folgen dieser Ernährung lassen nicht lange auf sich warten. Verdauungsprobleme sind schon bald die Volkskrankheit Amerikas. In den 1890er Jahren findet der Arzt John Harvey Kellogg, dass es genug sei mit der Selbstvergiftung der Leute und sagt ihr den Kampf an. In Battle Creek, Michigan, gründet er ein Sanatorium, wo er mit medizinischer Gymnastik, natürlichem und künstlichem Sonnenlicht sowie dem Verzicht auf Alkohol, Tabak, Kaffee und Sexualität die geplagten Zeitgenossen kurieren will. Der wichtigste Bestandteil seines Heilungsprogrammes besteht in einer streng vegetarischen Diät. Zuständig für Küche und Verwaltung des Sanatoriums zur Kurierung der Darmverstopfung Amerikas ist der 8 Jahre jüngere Will Keith Kellogg. Er ist dem Ruf des Bruders gefolgt, hat seine Tätigkeit als Besenverkäufer aufgegeben und unterstützt jetzt nach Kräften den Betrieb der prosperierenden Heilanstalt. Doch es ist kein guter Deal, den er gemacht hat. John Harvey kommandiert ihn mächtig herum und bezahlt ihn gleichzeitig so schlecht, dass er noch einen Nebenberuf als Pferdepfleger ausüben muss, um über die Runden zu kommen. Die Mahlzeiten, die er für die Patienten zubereitet, bestehen überwiegend aus aromalosem Gemüse und Brot. Die geplagten Mägen und Darmtrakte der Patienten erholen sich bei dieser Kost. Doch dem Chefarzt ist das nicht genug. Dauerhaft sollen die Menschen geheilt bleiben, nicht nur von Bauchbeschwerden, sondern auch von finsteren Gedanken und der Masturbation, der er einen nicht unerheblichen Anteil an der Schwächung des menschlichen Organismus zuschreibt. Bei allem Eifer und Erfolg entgeht ihm dabei nicht, dass ein dauerhafter Triumph seiner missionarischen Sendung zur Beruhigung der Magen- und Darmsäfte nicht wirklich gelingen kann, solange die Küche dermaßen fad und öde bleibt, wie er sie verordnet. Will Keith, der junge Bruder, sucht nach Alternativen. Zunächst mischt er die Krümel zähgebackener Weizenflocken in die Diätkost. Dieser Granola genannte Zusatz erfreut die Gaumen der Patienten ein wenig. Glücklich sind sie damit aber noch immer nicht. Experimentierfreudig versucht er weitere Rezepturen. Eines Tages bleibt aus Versehen ein angesetzter Maisbrei über Nacht stehen. Am nächsten Morgen beschließen die ungleichen Brüder, die inzwischen pappig gewordene Masse zu einer dünnen Schicht auszuwalzen und zu trocknen. Als sie damit fertig sind, liegen vor ihnen unregelmäßig geformte, harte, knusprige Maisplättchen. John Harvey und Will Keith Kellogg haben die Cornflakes erfunden. Das neue Erzeugnis mundet den Patienten. Und die Brüder verfügen damit über eine Speise, die sie den Patienten über ihren Sanatoriumsaufenthalt hinaus verschreiben können. Denn die getrockneten Cornflakes sind lange haltbar und lassen sich hervorragend verpacken, sogar verschicken. Angespornt von diesem Erfolg beginnen die Kelloggs mit dem Aufbau einer ganzen Palette gesunder Nahrungsmittel für den Versand. Kaffeeersatz, Fleischersatz und auch die Erdnussbutter wird im Rahmen ihrer Entwicklungstätigkeit erschaffen. John Harvey ist stolz auf all das. So stolz, dass er gerne und großzügig jedem gestattet, seine Produktionsstätten zu besichtigen, in denen die Brüder schon bald eine selbstentwickelte Maschine zur Herstellung der Cornflakes betreiben. Will Keith gefällt die Sorglosigkeit seines wenig geschäftstüchtigen Bruders gar nicht. Im Gegensatz zu ihm hat er längst erkannt, dass die Patienten die Cornflakes nicht in erster Linie aufgrund ihres Geschmacks schätzen, der sich in seiner Langeweile nämlich kaum von der übrigen Schonkost unterscheidet, sondern weil sie knusprig sind. Allein dadurch bringen sie etwas Abwechslung in die geschmacksneutrale Diät und folglich liegt das Geheimnis des Erfolgs hier. Es ist ein Fehler, dieses Geheimnis jedem, der es hören will, zu verraten. Seine Befürchtungen bewahrheiten sich, als ein ehemaliger Patient des Sanatoriums, Charles William Post, Agrarmaschinenhersteller, das Konzept der Kelloggs kopiert. Mit deutlich mehr kommerziellem Geschick macht er ihnen Konkurrenz und überflügelt sie schon bald. Zuerst entfernt er die missionarische Strenge des Gesundheitsapostels John Harvey aus der Anpreisung seiner Produkte. Dann verteilt er Gratisproben in Läden und legt in jede Packung ein Büchlein mit einer freundlichen, gemäßigten Gesundheitsphilosophie. Sein Unternehmen, Postum Cereal Company, wird bald der erste Frühstücksflockenmulti der Welt. John Harvey registriert diese Entwicklung, zieht aber die falschen Schlüsse. Denn er reagiert mit Sarkasmus und Verleumdung des erfolgreichen Konkurrenten. Gleichzeitig muss er mit ansehen, wie in Sichtweite seines Sanatoriums innerhalb kürzester Zeit mehr als 100 Firmen entstehen, die alle den sich über ganz Amerika erstreckenden Boom für gesundes Frühstück bedienen. Ein zu großes Ego und mangelnder Respekt für die Welt des Konsums verhindern, dass der finanzielle Segen dieser Entwicklung auch sein Institut erreicht. Im Gegenteil, die Geschäfte laufen schlechter. So sehr, dass John Harvey sich genötigt sieht, seinem Bruder mehr Kompetenzen zu übertragen, damit er das Unternehmen aus der bedrohlichen Lage befreit. 25% der Gewinne soll er dafür erhalten. Das ist die Chance für Will, der längst weiß, was geändert werden muss, bisher gegen den allmächtigen Bruder aber nichts auszurichten vermag. Seine erste Maßnahme besteht darin, endlich anzuordnen, was er bereits seit dem ersten Tag ihrer Erfindung fordert. Die frisch gebackenen Cornflakes sollen nicht zerbröselt werden, sondern ihre Flockenform behalten. Der Grund für diese Maßnahme ist einfach. Ganze Flocken sehen einfach appetitlicher aus. Der Erfolg gibt ihm recht. Die Kellogg's Cornflakes verkaufen sich zum ersten Mal wieder gut. Dann wagt er 1906 den Coup, den er lange geplant hat. Gegen das ausdrückliche Verbot seines Bruders, der sich gerade auf einer Europareise befindet, zuckert er die Cornflakes. Im Zusammenspiel mit einer gleichzeitig gestarteten Werbekampagne in Zeitungen, auf Plakaten und Straßenbahnen explodieren die Verkäufe. Die Sanitas Toasted Cornflakes aus dem Hause Kellogg werden zum Verkaufsschlager und zum Beginn einer weltweiten Erfolgsgeschichte. John Harvey Kellogg, aus Europa zurück, tobt. Der Zuckerzusatz ist ein unverzeihlicher Verrat an allen Prinzipien der gesunden Ernährung. In einem 3 Jahre währenden Disput kämpfen die Brüder um ihre Positionen. Der exzentrische Gesundheitsapostel gegen den erfolgsorientierten Unternehmer. Eine Einigung erzielen sie nicht. Will Keith Kellogg gliedert das Geschäft mit den gezuckerten Frühstücksflocken in ein eigenes Unternehmen aus. Die Battle Creek Toasted Cornflake Company. John Harvey klagt und verliert. Am Ende darf er nicht einmal mehr den Familiennamen auf die Produkte aus seinem Haus setzen. Das Recht, den Schriftzug Kellogg zu verwenden, hat Will Keith Kellogg für sich alleine gesichert. In großen roten Lettern prangt der Name auf jeder Verpackung. In der Anfangszeit setzt er ihn von eigener Hand darauf und vermerkt gleichzeitig, nicht echt ohne diese Unterschrift. Mehr und mehr entpuppt er sich jetzt als Vermarktungsgenie. In einer bekannten Frauenzeitschrift lässt er mitteilen, der Bedarf an Kellogg's Cornflakes sei so groß, dass nur jeder 10. Haushalt Amerikas damit versorgt werden kann. Den daraufhin einsetzenden Run auf seine Flocken heizt er noch einmal an mit einer Anzeige, in der er den Kunden glaubhaft macht, es gebe Lieferschwierigkeiten und sie auffordert, bitte essen Sie 30 Tage lang keine Kellogg's Cornflakes. Amerika reagiert mit Hamsterkäufen. Der ältere Bruder betreibt derweil sein Sanatorium weiter und beginnt kauzig zu werden. Gerne zeigt er sich im weißen Anzug mit einem weißen Kakadu auf der Schulter, seine Patienten verwirrend mit Fragen wie: Ist Gott ein Mensch mit 2 Armen und Beinen wie ich? Hat er Augen, einen Kopf? Hat er einen Darm? Was soll man da sagen? Der Doktor gibt die Antwort selbst. Nun, ich schon, und deshalb bin ich wundervoller als er. Will Keith ist derweil damit beschäftigt, immer neue Rezepte zu entwickeln und die Produktpalette seiner inzwischen auf den Namen Kellogg Company umgetauften Firma zu erweitern. Im Kern geht es nach wie vor um die Idee des gesunden Frühstücks, nicht ausschließlich für Amerika, sondern mehr und mehr für die ganze Welt. Ende der 20er Jahre expandiert das Unternehmen nach Europa. In der praktischen Umsetzung heiligt der Erfolg die Mittel. Mitunter geraten neue Produkte so süß, dass es gesünder wäre, den Karton zu essen. Den anhaltenden, weltweiten Erfolg halten solche Ausrutscher jedoch nicht auf. Will Keith Kellogg ist jetzt der Fürst des Frühstücks und wird es bleiben. Im Dezember 1943 stirbt John Harvey Kellogg in Battle Creek, im Alter von 91 Jahren und 10 Monaten. Nicht schlecht für einen Grasfresser, soll er gesagt haben. Will Keith, der zu diesem Zeitpunkt 83 Jahre alt ist, ist ein schwerreicher Mann, der sich bereits seit längerem der Wohltätigkeit widmet. Seine Stiftung kümmert sich um Kinder und sozial Benachteiligte. Sie gehört bis heute zu den größten Wohltätigkeitsorganisationen der USA. Er, der im Gegensatz zu seinem Bruder die reine Lehre der gesunden Ernährung frühzeitig verlassen hat, stirbt 1951 im Alter von 91 Jahren und 7 Monaten. Sein Vermächtnis, das er seinen Nachfolgern in der Konzernzentrale hinterlässt, lautet: Es ist ein Geschäft, das auf Werbung aufgebaut ist.